1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend hier mit Plan B mit Klaus 4, mit mir Klaus 4. Meine heutige Sendung heißt Hier kommt Alex, Alex Chilton. It's a little thing that's gonna please ya. Just a little town down in Indonesia, Bangkok. Men lying in bed. One got his mauser, the other said Bangkok. Oh, Bangkok. Making love the Japanese way. I learned aggressively in Hong Kong, Bangkok. Margaret Trudeau, Jackie O, Madame Nguyen, Bridget Bardot. We'll be right back. Eine Stunde lang Musik rund um Alex Chilton. Die beiden Tracks hier gerade zu Beginn gelaufen stammen aus Ende der 70er Jahre Bangkok und Rockhard. Alex Chilton, hier kommt Alex. Einige werden ihn nicht kennen. 1950 wird er in Memphis geboren. Vor wenigen Tagen am 17. März verstirbt er 59-jährig in New Orleans. Gitarrist, Sänger, Songwriter, Produzent. Die amerikanische Band The Replacements hebt ihn bereits Mitte der 80er Jahre auf den Sockel, wie man es nachhaltiger vermutlich nicht tun kann. Schlicht und ergreifend Alex Chilton heißt einer ihrer Songs. Pleased to Meet Me, das dazugehörige Album. Im Übrigen das Beste der Band. Oh, zahlreiche Songs, unter denen der Name des Mannes steht, den ich hier gerade gespielt habe. Sein Name ist Chris Stamey. Ich habe gerade Musik aus seinem 80er-Album It's All Right gespielt. Chris Stamey war Mitglied der amerikanischen Gitarrenband The DBs, war ein langjähriger Freund von Alex Chilton, spielte auch kurzzeitig in einer Band mit ihm, Alex Chilton and the Cossacks. Und seine allererste Single, die von Chris Stamey, noch bevor die DBs überhaupt existierten, die hatte Alex Chilton seinerseits produziert. Hier im gerade gehörten Track von Chris Stamey haben wir Chilton im Background-Gesang hören können. Alex Chilton. Es gibt diesen Film Die Frauen von Stepford. Vielleicht kennt der ein oder andere unter euch diesen Film. Darin zieht eine Frau mit ihrem Mann in eben diese Kleinstadt Stepford. Alles dort ist nett, hübsch, adrett und perfekt geregelt. So scheint es zumindest. In Wahrheit aber hat man all die Frauen des Ortes in sogenannte Cyborgs verwandelt. Chips in ihren Gehirnen machen sie steuerbar, gefügig und in ihrem Verhalten völlig stereotyp. Ich mache keine Stepford-Platten, hat Alex Chilton mal gesagt. Bei mir werden Songs von allen Beteiligten größtenteils simultan eingespielt und das beinhaltet auch bisweilen Fehler und Missverständnisse, die sich am Ende wunderbar zusammenfügen können. Der folgende Song illustriert aus meiner Sicht jetzt recht gut, was Chilton mit dem hier Zitierten meint. Die knappen Bläsersätze darin, wenn man sich auf die mal konzentriert, so selten sie auch vorkommen, sind derart abgefahren, schief, abenteuerlich und aus meiner Sicht ganz sicher auch ein wenig improvisiert. Typisch Chilton und seine Art zu arrangieren und seine Mitmusiker anzuleiten. Hier ist der Titel No Sex. Dark, send it up from Haiti. Can't get it on or even get high. Come on, baby, fuck me and die. No sex. No sex, not anymore. I remember 1982. Some dream, but that's all through. This year it's a retrovirus. Now they just assume gas and fire us. But no sex, not in the hall. No sex, not against the wall. We'll be right back. Alex Chilton, geboren in Memphis. Er kommt aus einer musikalischen Familie. Im elterlichen Haus jammt der Vater oft nächtelang mit Blues- und Jazzmusikern der lokalen Szene. Als Teenager hängt Chilton mit einer Reihe junger Bands ab, die sich teils bereits vom Sound der neuen britischen Beatbands infiziert zeigen. Eine Band in Memphis etwa nennt sich in Anlehnung an die britischen Kings The Jinx. Ihr Kopf ist ein gewisser Chris Bell, von dem wir gleich noch hören werden. Chilton aber hält es stärker mit Soul- und R&B-Musik. Nach einigem Zögern, er ist sich nicht ganz sicher, schließt er sich den DeVilles an, deren eigentlicher Sänger Ronnie gerade ausgestiegen ist. Aus den DeVilles werden schließlich die Boxtops, auf die schon bald der Produzent Dan Penn aufmerksam wird. Und auf dessen Schreibtisch liegt dann auch das Tape eines bis dahin noch weitgehend unbekannten Songschreibers. Dieser Mann wiederum heißt Wayne Carson Thompson. Penn wählt einen der Songs auf dem Tape aus und geht mit den Boxtops ins Studio. Heraus kommt The Letter, ein Welthit, wie sich weisen wird. Die Stimme darauf gehört, im Grunde nur schwer zu glauben, einem damals 17-Jährigen, Alex Chilton. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. Well, she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Der nächste Track stammt wieder von Alex Chilton himself, kommt aus den 80er Jahren, heißt Lost My Job und ist ein Blues-Titel, den ich auch vom Text her so lakonisch und so unglaublich humorvoll finde. Lost My Job heißt es da sinngemäß, also ich habe meinen Job verloren, was tue ich denn jetzt? Am besten gehe ich schon morgen rauben und stehlen. Ich habe meinen Job verloren, ich habe da gearbeitet, ich habe dort gearbeitet und ich habe da hinten auch schon gearbeitet. Mein Ruf in der Stadt ist völlig ruiniert. Ich schätze mal, morgen werde ich wieder klauen gehen und wenn etwas Zeit übrig bleibt, kann ich ja den Rest des Tages noch ein bisschen Fernseh gucken. Stay out all night long. Hier kommt Alex, Alex Chilton. Interessant seit jeher für all diejenigen, die seine Musik mögen, klar. Seine unnachahmliche Art, unterschiedlichsten Songs aus unterschiedlichsten Genres diesen leicht sumpfigen, anarchistischen Touch zu verleihen. Swampy, ja, das war er. Abseits davon könnten auch solche Interesse an ihm finden, die sich 17 Jahre alt vielleicht, so wie er damals bei den Boxtops, fragen, was sie anstellen sollen mit ihrem Leben. Soll es in geordneten Bahnen verlaufen? Oder sollen drängelnde Neugier, Instinkte, die Macht des Dummen ebenso wie die des glücklichen Zufalls den Zuschlag erhalten? Schwierige Frage das. Alex Chilton hat eine Antwort gefunden. Sein Leben nämlich gestaltet sich über weite Strecken als unergründliche Achterbahnfahrt zwischen anfänglichem Hitparaden-Overground und später dann obskursten Nischen des Underground. Dazwischen liegt sein Ausstieg bei den Boxtops, während einer Live-Show übrigens 1970, als er urplötzlich von der Bühne stürmt, aus Feierabend. Und seine Zeit mit der Memphis-Band Big Star, deren Kopf eigentlich Chris Bell ist, ehemals The Jinx, eben schon erwähnt. Doch Chilton, eher grazil gebaut und wie ich aus eigener Interviewerfahrung weiß, mit milder, sanfter Stimme ausgestattet, muss ganz offensichtlich über eine dominante Ader verfügen, die zwei Häuptlinge in einer Band auf Sicht unmöglich macht. Jedenfalls scheidet Bell bereits nach dem ersten Big Star-Album aus. Und nach dann eher unerfreulichen Soloversuchen arbeitet er später im Restaurant seines Vaters in East Memphis. Ende 1978 fährt er mit seinem Wagen vor einen Laternenpfahl und verunglückt tödlich. Am 28. Dezember 78 wird er beerdigt. Ein kurioses Datum, Alex Chilton nämlich hat an diesem Tag Geburtstag. Big Star. Was bleibt, ist Gitarrenpop von grandioser Schönheit und Unschuld, dem sich ein großes Publikum damals verschließt. Nicht aber spätere Bands wie R.E.M., Teenage Fanclub, The Bangles, viele, viele mehr. Wir hören Big Star. Years ago, my heart was set to live. Oh, I've been trying hard against unbelievable odds. It gets so hard in times like now to hold on. But guns that wait to be stuck by at my side is God. Turn me around. There's people around tell you that they know the places where to send you, and it's easy to go. They'll sip you up and dress you down and stand you in a row, but you know you don't have to. You could just stay. Years ago, my heart was set to live. Oh. Die amerikanische Frauenband The Bangles mit September Girls im Original von den zuvor gehörten Big Star. Hier kommt Alex Chilton. Ende der 70er Jahre gerät Chilton in New York an eine aufstrebende Garage-Punk-Psychobilly-Band, die mir ihre Sicht der Dinge innerhalb eines Interviews mal wie folgt beschrieben hat. Am Anfang war das Chaos. Dann kam die Atombombe, dann die Comics, dann der Rock'n'Roll. The Cramps, eine Band um das Pärchen Lux Interior und Poison Ivy. Chilton schnappt sich die Gruppe und schleift sie dorthin, wo er sich augenscheinlich am wohlsten fühlt, in die Arden Studios in Memphis. Dort entsteht unter seiner Regie Gravest Hits das Debütalbum der Cramps. Hier ist daraus Human Fly, ein Song über eine menschgewordene Fliege. Textauszug: Ich vergieße 96 Tränen, denn ich habe 96 Augen. That I was unfair. You I know it will stay. Oh yes, this time I know it will stay. Hier kommt Alex, Alex Shilton. Der gerade gehörte Mann heißt Tef Falco. Als Tef Falcos Panther Burns veröffentlicht er seit etwa 1980 Platten, an denen insbesondere zu Beginn Alex Shilton ebenso wie der Keyboarder und Produzent Jim Dickinson beteiligt waren bzw. sind. Ende der 80er Jahre ungefähr muss es gewesen sein, da empfing ich Tef Falco mal bei uns in der Wohnung. Er kam nachmittags und blieb bis in den Abend. Dabei trank er einen grünen Tee nach dem anderen. Die entsprechenden Teebeutel hatte ich noch eigens schnell besorgen müssen. Tef Falco, so mein Eindruck, kannte alles und jeden in Memphis. Er erzählte von all den großartigen Beerdigungen solcher Bluesgrößen wie Booker White und Ferry Lewis, denen er beigewohnt hatte. In den folgenden 2 Jahren kam er weitere Male vorbei. Ein angenehmer Kerl, ein Geschichtenerzähler, wenngleich man ihm sicherlich nicht alles glauben konnte. Bei seinen umfangreichen Tourneen durch Europa griff er vermehrt auf lokale Musiker zurück. Wie Alex Shilton schätzte auch Tef Falco den Reiz des Unperfekten, die Unberechenbarkeit des leicht fehlerhaften Spiels unter Musikern, die sich und auch die Songs oft kaum kannten. Zu jener Zeit griff er sich einen Schlagzeuger aus der Stadt. Den riefen bei uns alle nur Schringo. Kurzzeitig hatte der bereits bei Helge Schneider getrommelt. Wochen später stand Schringo plötzlich wieder vor der Tür. Tef Falco hatte die Band in Madrid über Nacht verlassen und war mit der kompletten Kohle durchgebrannt. Nahezu mittellos hatten seine Musiker nach Hause trampen müssen. Jahre später sah ich Tef Falco noch einmal in der Dortmunder Hafenkneipe Sub Rosa. Nach dem Auftritt dort zwischen Billardtisch, Flipperautomat und Hirschgeweih mit BVB-Schalbeflaggung an der Wand wälzte er sich mit seiner Freundin auf der Bühne herum. Sie schrie wie am Spieß. Noch heute sehe ich ihn anschließend vor mir stehen und sagen, was soll ich machen? Sie ist eine Frau. Private eye. Reden wir von Alex Chilton, müssen wir auch von diesem Mann reden, den wir hier gerade gehört haben. Die Südstaaten-Legende Jim Dickinson, ebenfalls bereits verstorben. Der Mann, der am Klavier, an den Keyboards Aretha Franklin ebenso begleitet hat, wie zum Beispiel auch die Rolling Stones, Sticky Fingers, Wild Horses im Jahr 1971. Der Song wurde meines Wissens, glaube ich, schon etwas eher aufgenommen, landete aber 71 auf dem Sticky Fingers Album der Rolling Stones. Viele auch völlig unbekannte Leute hat Jim Dickinson produziert und er hat eine ganze Reihe von Aufnahmesessions mit Alex Chilton absolviert, unter anderem das legendäre, weil sehr spät aufgenommene und auch veröffentlichte dritte Album von Big Star, von dem es heißt, es sei im Prinzip eine Angelegenheit nur zwischen Chilton und dem Produzent Jim Dickinson gewesen. Wir haben ihn gerade hier gehört mit Mudboy and the Neutrons, seiner Band und dem Titel Bo Diddley. Hier kommt Alex Chilton. In den 80er Jahren veröffentlicht Chilton Platten für das französische Label New Rose, ein wunderschönes Label übrigens. Seit einer Reihe von Jahren hat er sowohl die Boxtops wie auch Big Star wieder neu ins Leben gerufen und letztere Band mit Musikern der ehemaligen Indie-Darlings The Posies bestückt. Reich ist er mit seiner Musik nie geworden. Auch und gerade nicht mit The Letter, dem einstigen Hit. Nach 1970, sagt er, hatte er nie wieder auch nur einen Cent an Tantiemen bekommen. Was macht so jemand, der auch Familie hat, Frau und Tochter? Er spielt live, exzessiver vermutlich als unser eins sich das vorstellen kann. Und gelegentlich verschwindet er mit einer nur wenig bekannten, obskuren Band in irgendeinem Studio, welches gerade in der Nähe ist, und zieht anschließend weiter. Immer neugierig, nie satt, immer auf der Suche. Von der spanischen Band Vancouver's etwa heißt es, Chilton habe ein ganzes Album mit ihr produziert, das freilich nie erschienen wäre. Auch in Deutschland ist er bei Zeiten fündig geworden. Die Berliner Band Lolitas, inzwischen gewandelt zu Stereo Total, hat er produziert in Memphis. Ebenfalls in Berlin lebt seit einiger Zeit der deutsche Rock'n'Roll-Veteran Hank Gray, der ehemals als singender Eisverkäufer aus dem westfälischen Lünen mit seiner Band Raymond bescheidenen Ruhm erlangte. Als Hank nun vor wenigen Tagen die Nachricht von Alex Chiltons Tod an Freunde postete, hing seiner traurigen Botschaft ein Song bei. Die Demo-Version, nämlich des alten Chilton-Songs Bangkok, den ich eingangs der Show gespielt habe. Wo zum Teufel hat Hank die her, frage ich mich seitdem und grinse zudem über den Kommentar, den Hank der Nummer beigefügt hat. The Godfather of Kaputt, schreibt er, und das klingt so. Gonna please ya. Just a little town down in Indonesia, Bangkok. Bangkok. Yeah, Bangkok. Bangkok. You know, got a gun, but it's good for sex. So jump in the trunk a bit and let's go. Making love the Japanese way. Look aggressively in Hong Kong, Bangkok. Bangkok. Bangkok. Margaret Trudeau, Jackie O, Marilyn Monroe, Bridget Bardot. Bangkok. Chinese rocks. I'm in, oh, Bangkok. Baby, Bangkok. vision that's kind of minor. It's just a little tail down in Indochina, baby car. Baby, baby car. Die eben angesprochenen Lolitas aus Berlin mit dem Titel Not Fade Away, produziert von Alex Chilton. Hier kommt Alex Chilton. Und dann war da noch ein Fanzine-Schreiber namens Bernard Kugel. Der hat Alex Chilton 1977 bereits für sein übrigens, Achtung, Big Star betiteltes Heft interviewt. Er fragt Chilton damals, was der von der aufkommenden Punk- und New Wave-Musik halte. Chilton antwortet kurz und knapp, wie so häufig. Ein Schritt in die richtige Richtung, sagt er. Das Gespräch schließt mit der Frage, welche Inschrift Chilton gern auf seinem Grabstein sehe. Hier ruht ein Selfmade Man. Ja, das scheint mir passend, antwortet Chilton daraufhin. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Ciao. Tina Nina Nu, I want you to be my Tina Nina Nu. Tell me the truth, ain't you my Tina Nina Nu? Will you love me? Will you hug me? Will you squeeze me? Tina Nina Nu. Now wait. come be my Tina Nina Noo.